Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Also da spürst du das? Ja. Gut. Dann bitte einmal einatmen und einmal ausatmen. Man sticht erst schnell durch die Haut und sucht dann mit Feedback vom Patienten die richtige Position der Nadel. Also bitte, du sagst, wenn du was spürst. Ja. Ein bisschen, ja. Ja? Ja. Ja. Gut. Das heißt, wie fühlt es sich jetzt an? Also es fühlt sich sensibler an als die Umgebung und es ist ein bisschen so ein Kribbeln oder, ja, wie ein Kribbeln kann man es eigentlich beschreiben, das so ein bisschen ausstrahlt in die Umgebung. Der Punkt, der eben gestochen wurde, heißt Blase 10. Er gehört zu der Hauptleitbahn des Funktionskreises Blase und befindet sich im Nacken. Typische Indikationen sind zum Beispiel Kopf- und Nackenschmerzen. Jeder Punkt hat quasi einen Beinamen. Und dieser ist zum Beispiel Säule des Himmels. Akupunktur ist eine 2 Jahrtausende alte Heilmethode aus China. Dabei werden an bestimmten Punkten des Körpers Nadeln in die Haut oder das Gewebe gestochen. Das Wort Akupunktur stammt aus dem Lateinischen. Acus bedeutet Nadel und punctura heißt stechen. Akupunktur gehört zu den Therapieangeboten der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM. Für sie sind Krankheiten Ausdruck einer gestörten Körperharmonie. Ist der Fluss der Lebensenergie Qi gestört oder blockiert, kommt es zu Beschwerden. Doch was bedeutet Qi eigentlich? Übel sammelt sich nur dort, wo das rechte Qi geleert ist. Überwölbt vom Himmel und gestützt von der Erde kommen die 10.000 Dinge zur Existenz. Nichts ist edler als der Mensch. Der Mensch erhält sein Leben aus dem Qi von Himmel und Erde. Er kommt zur Reife durch die Gesetze der 4 Jahreszeiten. Das sind Zitate aus dem ältesten bekannten Text über die chinesische Medizin. Der Medizinhistoriker und Sinologe Paul Unschuld erwähnt sie in seinem Buch »Traditionelle chinesische Medizin«. Die Passagen stammen aus den sogenannten reinen Fragen des inneren Klassikers des gelben Gottherrschers und entstanden im 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus. Professor Unschuld, Direktor des Berliner Horst-Görz-Stiftungs-Instituts für Theorie, Geschichte und Ethik chinesischer Lebenswissenschaften, erklärt die Anfänge dieser damals neuen Theorie. Da taucht plötzlich ein Denken auf, dass den Glauben an Götter, Geister, Dämonen als Verursacher von Kranksein vehement zurückweist und den Lesern empfiehlt, es gibt Naturgesetze, die sind unabhängig von Raum, Zeit oder Personen wirksam, also ewig und überall. Und wer sich nach diesen Naturgesetzen richtet, der kann die volle Lebenszeit ausschöpfen und muss nicht auf Knien zu irgendwelchen Tempeln oder Opfern rutschen, um Götter, Geister, Dämonen, Ahnen irgendwie zu erflehen. Bitte mach mich wieder gesund oder mach mich nicht krank. Das chinesische Schriftzeichen für Qi besteht aus 2 Teilen. Der eine bedeutet Reis und der andere Dampf. Zusammen also Speisedämpfe. Gemeint waren ursprünglich die unsichtbaren Dämpfe, die der Körper von den Speisen aufnimmt. Es geht aber auch um die Atmung und die Luft, die dann im Körper zirkuliert. Im Laufe der Jahrhunderte kamen immer neue Interpretationen hinzu. Im Westen wird Qi heute in der Regel als Energie übersetzt. Gemeint ist damit aber nicht primär eine physikalische Energie, erklärt Professor Dieter Melchert, Leiter des Münchner Kompetenzzentrums für Komplementärmedizin und Naturheilkunde. Ich würde sagen, das, was wir letztendlich durch Nahrungsmittel zu uns führen, ist eine Stoffwechselenergie. So könnte man sich das am ehesten vorstellen. Und vielleicht haben daran die Chinesen mit ihrem Qi gedacht. Denn diese Lebensenergie, die ich ja täglich zu mir führen muss, setzt ja eine gesunde Organfunktion vieler Organe voraus. Und je nachdem, wie die in Ordnung ist und wie sie verteilt wird, spricht man eben von Gesundheit oder Einschränkungen, die entweder zunächst funktioneller Art sind, später auch wirklich zu Organstörungen und Krankheiten führen können. Dies ist eine von mehreren Erklärungsmöglichkeiten. Tatsächlich kennt die traditionelle chinesische Medizin verschiedene Qi-Arten. So steht zum Beispiel das Ursprungs-Qi, Yuan-Qi genannt, für die Konstitution des Menschen. Dieses Qi ist von den Eltern mitgegeben worden. Das sogenannte Wei-Qi dient der Bekämpfung von krankmachenden Eindringlingen in den Körper. Es wird vor allem über Leitbahnen im Organismus transportiert. Insgesamt kennt die TCM 12 Hauptleitbahnen, denen jeweils bestimmte Funktionskreise zugeordnet sind. So gibt es zum Beispiel den Funktionskreis Herz oder auch den Funktionskreis Magen. Die Bahnen liegen unsichtbar tief im Körper und sind mit der Oberfläche der Haut durch 361 Einstichpunkte verbunden. Bei der Akupunktur werden die Nadeln in diese Stellen gestochen. Der Ursprung dieser Akupunkturpunkte ist unklar. Die Namen klingen geheimnisvoll. Das kleine Meer. Diese Einstichöffnung gehört zum Funktionskreis Herz. Sie wird in der modernen Akupunktur als C3 bezeichnet und liegt bei gebeugtem Arm am Ende der Ellbogenfalte. Als Indikationen gelten unter anderem Kopfschmerz, Schwindel und Vergesslichkeit. Die mächtige große Straße. Der Einstichpunkt H3 gehört zum Funktionskreis Leber. Er liegt zwischen dem Mittelfußknochen der ersten und zweiten Zehe. Gestochen wird hier unter anderem bei Ausscheidungsstörungen, anhaltendem Durst und Schlaflosigkeit. Nach der Indikationsliste der Weltgesundheitsorganisation WHO hilft das Stechen mit Nadeln unter anderem bei chronischen Schmerzen, bei Erkrankungen der Atemwege, Magen-Darm-Problemen sowie bei akuten Bindehaut- oder Zahnfleischentzündungen. Auch die US-Gesundheitsbehörde hat sich mit der Wirksamkeit von Akupunktur befasst. Sie hat zum Beispiel anerkannt, dass die Häufigkeit von Erbrechen nach Operationen, eine bekannte Nebenwirkung bei Narkosen, durch die Nadeln reduziert werden kann. Eine Studie an der Berliner Charité wiederum hat herausgefunden, dass Akupunktur bei multipler Sklerose chronische Erschöpfung lindern kann. Und eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studie kam zu dem Ergebnis, dass Akupunktur bei Heuschnupfen wirksam ist. Die Allergiepatienten konnten die Dosis ihrer Medikamente reduzieren. In Deutschland müssen Patienten die Kosten der Akupunktur oft selbst übernehmen. Diese liegen pro Sitzung in der Regel zwischen 50 und 100 Euro. Bei einigen Indikationen, wie zum Beispiel chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule und chronischen Knieschmerzen, zahlen dagegen die Krankenkassen, sagt Akupunkturexperte Professor Dieter Melchardt. Wir haben in erster Linie Erfahrungen mit chronischen Schmerzpatienten. Und hier hat sich eben auch durch Studien gezeigt, sowohl bei dem Krebspatienten mit chronischem Schmerz als auch bei vielen anderen neurogenen Schmerztypen, dass sich die Akupunktur hier als ergänzende Therapie zu den medikamentösen Therapien als sehr erfolgreich zeigt. Insofern auch erfolgreich, dass zum Beispiel auch nebenwirkungsstarke Medikamente in Kombination mit Akupunktur auch eingespart werden können. Die Medizinstudentin Andrea Lang klagt über Nacken- und Kopfschmerzen. Sie saß in Zugluft, jetzt läuft ihre Nase und sie fühlt sich gestresst. In der TCM-Arbeitsgruppe der Fachschaft Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München üben die Studenten das Stechen mit den Nadeln. Tamara Brandstetter, eine Kommilitonin von Andrea, übernimmt die Rolle der Ärztin. Nach einer ausführlichen Befragung untersucht sie die junge Frau. Dann würde ich mir jetzt deine Zunge anschauen. Also man sieht leicht, dass die Ränder eingedellt sind, die Zungenränder. Das bedeutet quasi, dass die Mitte, die Milz, eine leichte Schwäche aufweist. Also es ist jetzt nicht besonders stark ausgeprägt, aber man kann es schon erkennen. Außerdem sieht man an der Zungenspitze und am Zungenkörper rote Punkte. Das ist ein Windzeichen, also dass quasi der pathogene Faktor Wind in den Körper eingedrungen ist. Bei der Zungendiagnostik achtet der Behandler unter anderem auf die Farbe der Zunge, den Zungenbelag, aber auch auf Risse und Furchen. Allgemein spielen in der traditionellen chinesischen Medizin bei der Diagnose viele Faktoren eine Rolle. War der Patient zum Beispiel Wärme, Kälte oder Wind ausgesetzt? Und wie reagiert er darauf? Wie fühlen sich die Schmerzen an? Wann treten sie auf? Wie ernährt sich der Patient? Wie fühlt er sich? Wie lebt er? Wichtig ist auch die Pulsdiagnostik. Anders als in der Schulmedizin fühlt der Arzt nacheinander an beiden Handgelenken den Puls des Patienten mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Die unterschiedlichen Taststellen an der linken und rechten Hand sind verschiedenen Funktionskreisen zugeordnet. Ist der Puls oberflächlich, tief, verlangsamt oder erschöpft? Diagnostiker können am Puls erkennen, ob es sich um leichte Beschwerden, um akute Störungen oder chronische Krankheiten handelt. Tamara fühlt den Puls von Andrea. Also quasi, wenn man die Pulswelle so betrachtet, dass die so immer wieder so ein bisschen wegschlüpft. Dass sie manchmal stärker ist und manchmal wieder schwächer. Insgesamt entscheiden sich die Studentinnen nach der Anamnese für 9 Punkte, die bei Andrea gestochen werden sollen. Darunter der Akupunkturpunkt Zusammenkunft aller Leitbahnen. Dieser liegt auf der Mitte des Schädeldachs, erklärt Medizinstudentin Andrea Lang. Es gibt den Punkt Regens 20, der liegt auf der Regensleitbahn, das bedeutet Leitbahn der Steuerung. Die verläuft wie ein Irokesenschnitt über den Kopf und weiter über den Rücken, so kann man sich das sehr gut vorstellen. Und das ist ein Punkt, der absenkend wirkt auf die Energien im Körper, fast einschläfernd oder sedierend, auch Blutdruck senkend und ist vor allem gut bei Stress, weil er dann beruhigend wirkt. Zahlreiche Studien haben belegt, dass Akupunktur wirkt. Warum bzw. was beim Stechen im Körper genau passiert, konnte die Forschung bisher allerdings nicht eindeutig klären. Professor Melchert vom Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München. Wir können uns das bis heute in erster Linie nur über das Neurovegetativum oder über das Nervensystem und spezielle Anteile von diesem erklären. Überwiegend rational im Bereich von Schmerztherapie. Man könnte sich das so erklären, dass es eine Art von Gegenirritation ist. Also wenn ich Schmerz habe und ein Schmerz juckt, denn durchaus jucken ist eine Form von Schmerz, wenn es intensiv ist, dann kann ich natürlich dorthin kratzen und über Töne sozusagen mit dem Reiz des Kratzens auch diesen Juckreiz. Also ohne Nervensystem würde die Akupunktur nicht funktionieren, das hat man experimentell belegt. Die Nadel löst einen Reiz aus. Oft zuckt der Patient beim Einstich zusammen. Ein Zeichen für den Behandler, dass der richtige Punkt getroffen worden ist. Die Stichtiefe hängt von den Akupunkturpunkten ab. An manchen Stellen, wie zum Beispiel am Kopf, dringt die Nadel nur durch die Haut. An anderen Stellen kann die Nadel bis zu 3 Zentimeter tief ins Gewebe geschoben werden. Auch der Einstichwinkel variiert. Die Nadel kann senkrecht, schräg oder quer zur Hautoberfläche gestochen werden. Allerdings scheint es nicht immer unbedingt erforderlich zu sein, dass ein ganz bestimmter Akupunkturpunkt stimuliert wird, meint der Komplementärmediziner Professor Melchert. Und es gibt in den letzten Jahren, insbesondere kann man sagen, die letzten 10, 15 Jahre sind solche großen Studien gemacht worden, deutliche Hinweise, dass auch das Stechen an Nicht-Akupunkturpunkten klinische Effekte haben, sodass die Spezifität des Akupunkturpunktes selbst oft gar nicht möglicherweise nötig ist. Das heißt, Patienten berichten manchmal auch dann von einer Besserung ihrer Beschwerden, wenn ein Punkt gestochen wurde, der nicht als klassischer Akupunkturpunkt gilt. Unklar ist also nicht nur die genaue Wirkungsweise, unklar sind auch die Ursprünge der Akupunktur. Der theoretische Hintergrund ist frühestens im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden. In dem anfangs erwähnten Werk »Reine Fragen des inneren Klassikers, des gelben Gottherrschers« geht es in einem gedachten Dialog zwischen dem sogenannten gelben Gottherrscher und einem Gesprächspartner namens Chi Bo um therapeutische und diagnostische Prinzipien. Es finden sich Anweisungen zu Akupunktur, Moxibustion, bei der spezielle Punkte des Körpers erwärmt werden, und Schröpfkopfbehandlung. Außerdem geht es um die Diagnostik. In dem Werk werden auch theoretische Modelle aufgeführt. Das Qi, das Gleichgewicht der beiden Grundprinzipien Yin und Yang, die Harmonie der fünf Wandlungsphasen Holz, Feuer, Erde, Wasser und Metall. So steht Holz bildhaft unter anderem für Wachstum, Feuer für Aktivität, Metall für Bewahrendes, Wasser für absolute Ruhe und Erde für den ruhenden Pol. In den frühen Texten tauchen bereits auch Informationen zu der Beschaffenheit der Nadeln auf, die damals zum Einsatz gekommen sind. Der wichtigste Text zum Ursprung der Akupunktur, das Huangdi Neijing Linshu, der benennt bereits 9 verschiedene Nadeltypen. Und da ist durchaus eine oder vielleicht sogar 2 dabei, die man als mit den heutigen Nadeln vergleichbar ansehen kann. Also haarfein steht da, die haarfeinen Nadeln. Andere sind wie kleine Lanzetten, Schwerter mit Schwertspitze oder vorne mit einem runden Kugel, damit, wenn sie in die Haut eindringt, sie das Gewebe beiseite schiebt und nicht zerstört. Also diese 9 Nadeln, deren Beschreibung in Länge und Dicke und Spitze sehr detailliert ist, vermittelt uns heute ein ganz gutes Bild, womit die angefangen haben. Ihren Höhepunkt erlebte die Akupunktur in China im 16. und 17. Jahrhundert. 1822 erging dann aber ein Verbot vom Kaiserhof. Akupunktur sollte, zumindest bei höheren Gesellschaftsschichten, nicht mehr zum Einsatz kommen. Eine offizielle Begründung dafür gab es nicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Heilmethode dann einen weiteren Einbruch. Reformer drängten darauf, die traditionellen Methoden abzuschaffen. Sie galten angesichts der neuen medizinischen Errungenschaften als rückständig. Erst unter dem kommunistischen Politiker Mao Zedong wurde das alte Wissen neu aufgewertet. Auch weil so viele Menschen von der traditionellen Medizin lebten und weil viele Menschen auf dem Land keinen Zugang zu westlicher Medizin hatten, so Professor Unschuld. In den 50er Jahren wurde eine Kommission gegründet und diese Kommission, hauptsächlich aus westlich ausgebildeten Ärzten, hatte den Auftrag, in diesem riesigen, vielfältigen, heterogenen, heilkundlichen Erbe das auszuwählen, was aus heutiger Sicht nicht anstößig, was die Prinzipien des Kommunismus und Marxismus nicht beleidigte und was sinnvoll erscheint und auch in einer modernen Medizin und Naturwissenschaft und Technologie gewidmeten Gesellschaft hilfreich sein kann. Historiker wie Professor Unschuld bezeichnen die heutige traditionelle chinesische Medizin daher als Kunstprodukt, eben weil sie nicht historisch gewachsen ist, sondern am Kommissionstisch neu zusammengestellt wurde. Im Westen erlebte die Akupunktur zu therapeutischen Zwecken erst in den 1970er Jahren ihren Durchbruch, und zwar durch einen Bericht in der New York Times. Der US-Journalist James Reston veröffentlichte am 26. Juli 1971 unter der Überschrift »Now, about my operation in Peking« einen Artikel über seine Blinddarmoperation in China. Seine postoperativen Schmerzen wurden mit Akupunktur behandelt. Kurz nach Erscheinen des Artikels interessierten sich nicht nur westliche Ärzte für das Stechen mit Nadeln, sondern auch die US-Regierung und das amerikanische Militär, erzählt Professor Unschuld. Und 3 Tage später klingelte bei mir in München ein Herr mit Schlapphut an der Tür unserer Wohnung. Und als ich öffnete, stellte er sich vor: Hi, I'm James Quinn, CIA. Tell me about the military usage of acupuncture. Und tatsächlich ist bis heute das amerikanische Militär einer der größten Förderer von Akupunkturstudien in den USA. Damals interessierte sich das Militär vor allem dafür, ob und wie Akupunktur bei der Behandlung Verwundeter im Feld eingesetzt werden könnte. Heute unterstützt das US-Militär vor allem Studien zur Akupunktur von Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen, beispielsweise nach Kriegseinsätzen. Die Medizinstudentin Andrea Lang liegt unterdessen entspannt auf einer Liege. An einigen Punkten, zum Beispiel am Punkt Dickdarm 4, der in der Mitte des zweiten Mittelhandknochens in einer Vertiefung liegt, ist die Einstichstelle rot geworden. Einige der neuen Nadeln spürt Andrea gar nicht mehr, andere Einstichstellen kribbeln leicht. Die Punkte in der Hand spüre ich besonders und am Fuß. Also da finde ich die Ausstrahlung in die Umgebung stärker als bei den anderen Punkten. Und so fühle ich mich ganz entspannt und ich merke ein bisschen, wie das abfällt von mir. Ist schwierig zu beschreiben, aber wie die Spannung abfällt. In der Regel dauert die Nadelbehandlung rund 20 Minuten. Je nach Behandlung bleiben die Nadeln unverändert an der Einstichstelle oder werden nach einigen Minuten noch einmal gedreht oder leicht bewegt. Dann werden sie gezogen. Manchmal treten aus der Einstichstelle auch ein, zwei Tropfen Blut aus. Erst nach rund einer Woche wird die Behandlung wiederholt. Andrea fühlt sich deutlich besser. Ja, jetzt fühlt es sich sehr gut an. Mein Nacken fühlt sich entspannter an und auch die Kopfschmerzen sind weg. Ja, und ich fühle mich beruhigter und entspannter. Sie hörten Akupunktur, wenn Nadeln heilen können, von Claudia Steiner. Regie Christiane Klenz. Technik Gerhard Wichow. Es sprachen Ditte Schupp, Stefan Merki, Rahel Comtes und Carsten Fabian. Eine Sendung von Radio Wissen.